Karl May, Der Schatz im Silbersee. Folge 37. Das lange Ohr hatte gesehen, dass der Jäger rekognoszierte. Es ärgerte ihn, dass man ihm das nicht anvertraut hatte. Er, der Häuptling eines roten Stammes, verstand es jedenfalls viel besser als so ein Bleichgesicht. Der Groll in ihm nagte weiter und weiter. Er wünschte, diesen Weißen zeigen zu können, dass er eine wichtige Person sei, welche man nicht umgehen dürfe. Wie nun, wenn die Roten etwas im Schilde führten und es ihm gelänge, dies zu erlauschen? Dieser Gedanke ließ ihm keine Ruhe, und endlich beschloss er, ihn auszuführen. Er kroch vorwärts, weiter und weiter. Aber es war nicht so leicht, wie er es sich vorgestellt hatte, denn das Steingeröll lag nicht fest, es bewegte sich unter seinen langen Gliedern. Darum musste er seine Aufmerksamkeit mehr unter sich als vor sich richten. Wieder kollerte unter ihm ein Stein. Neben ihm tauchte etwas Dunkles auf, vor ihm auch, zwei kräftige Hände legten sich ihm wie Eisenklammern um den Hals, zwei andere Hände hielten seine Arme an den Leib, sein Atem stockte und er verlor die Besinnung. Als er wieder zu sich kam, lag er zwischen zwei Männern, welche ihm die Spitzen ihrer Messer auf die entblößte Brust hielten. Seine Glieder waren gefesselt und in seinem Munde steckte ein Knebel. Er machte eine Bewegung, welche von einem Dritten, der ihm zu Häupten saß, bemerkt wurde. Dieser sagte mit leiser Stimme, indem er ihm die Hand auf den Kopf legte, »Wir haben das lange Ohr erkannt. Ich bin der alte Donner. Wenn das lange Ohr klug ist, wird ihm nichts geschehen, ist er aber unklug, so wird er die Messer kosten, welche er auf seiner Brust fühlt. Er mag mir durch ein Nicken mit dem Kopfe zu erkennen geben, ob er meine Worte hört.« Der gefangene Häuptling gab das gewünschte Zeichen. Er lag hier zwischen Leben und Tod, und es verstand sich ganz von selbst, dass er das Leben wählte. Es überkam ihn eine große Genugtuung bei dem Gedanken, dass es ihm jetzt möglich sei, sich an den stolzen, eingebildeten Weißen für die ihm widerfahrene Zurücksetzung und Beleidigung zu rächen. »Das lange Ohr mag mir ferner zu verstehen geben, ob er nur leise sprechen will, wenn ich ihm den Knebel aus dem Munde nehme«, fuhr der andere fort. Der Aufgeforderte nickte wieder, und sofort wurde der Knebel entfernt, doch warnte der alte Donner, »Wenn du ein lautes Wort sprichst, wirst du sterben. Willst du dich aber mit mir verbinden, so soll dir alles verziehen sein, und du wirst Teil an unserer Beute haben. Antworte mir, Beute!« Bei diesem Worte kam dem Timbabatschen ein Gedanke, ein großer, ein kostbarer Gedanke. Er hatte ein Gespräch zwischen dem großen und dem kleinen Bären belauscht, ein Gespräch, welches ihm noch jetzt Wort für Wort im Ohre klang. Beute! Ja, Beute sollte es geben, Beute, wie sie noch nie nach einem Kampfe ausgeteilt worden war. Von diesem Augenblicke an war er der Sache der Utahs mit Leib und Seele ergeben. »Ich hasse und verachte diese Weißen«, antwortete er, »wenn du mir hilfst. So werden wir sie vernichten.« »Und den Bären auch?« »Ja, doch meine Krieger sollen leben bleiben.« »Das verspreche ich dir.« »Warum aber warst du vorher mein Feind?« »Weil ich das noch nicht wusste, was ich heut weiß. Die Bleichgesichter haben mich so beleidigt, dass ich ihr Blut haben muss. Diese Rache soll dir werden. Ich werde bald sehen, ob du es ehrlich mit mir meinst oder mich betrügen willst. Ich bin dir treu und werde es dir beweisen, besser und vollkommener, als du jetzt ahnen kannst. So sage mir zunächst, ob es wahr ist, dass die Bleichgesichter unsere Häuptlinge als Gefangene bei sich haben. Es ist wahr. Ich habe sie gesehen. So sind diese Hunde mit dem bösen Geiste im Bunde. Sonst wäre ihnen nicht gelungen, was jedem anderen Menschen unmöglich ist. Wo befinden sich die Häuptlinge der Utahs? In dem Hause auf der Insel des Sees. Von wem werden sie bewacht? Von einem einzigen Bleichgesichte und einem Mädchen, welches seine Tochter ist. Ist das wahr? Ein einziger Mann und ein Mädchen halten so viele tapfere und berühmte Krieger fest? Du lügst! Ich sage die Wahrheit. Du musst bedenken, dass die Gefangenen gefesselt sind. So will ich es glauben. Das ist auf der Insel. Wie viele Krieger aber befinden sich am Ufer? Keiner. Mensch, wo ist dein Verstand? Keiner. Die Weißen und meine Timbabatschen waren da, sonst niemand. Und diese alle waren nach dem Canyon geritten, um gegen euch zu kämpfen. Welche Unvorsichtigkeit! Und das soll ich für Wahrheit halten? Es ist keine Unvorsichtigkeit, denn diese Hunde halten dich für unschädlich, weil es ihnen unmöglich erscheint, dass du ohne ihr Wissen nach dem See kommen kannst. Ist das denn möglich? Ja. Gerade dadurch kann ich dir beweisen, dass ich es ehrlich mit dir meine. Uff, der Weg in diesem Canyon hinauf ist nicht der einzige. Es gibt noch einen anderen. Ja. Wenn du willst, werde ich dich führen. Wo ist dieser Pfad? Eine Strecke abwärts von hier liegt zwischen zwei Felsensäulen eine Spalte, durch welche man über eine Höhe in einen tiefen Felsenkessel gelangt, aus dem ein Hohlweg nach dem See führt. Ich bin diesen Weg mit dem großen Bär geritten. Und am See sind wirklich keine Krieger? Nein, wenn nicht die 200 Navajos indessen gekommen sind, welche noch erwartet werden. Sie sind noch nicht da, denn sonst wären sie sofort hierher in den Canyon geeilt, um gegen uns zu kämpfen. Wie lange braucht man, um von hier aus auf diesem anderen Wege nach dem See zu gelangen? 3 Stunden. Das ist viel, sehr viel. Aber der Lohn ist groß. Es fallen alle Feinde in deine Hände. Du befreist deine Häuptlinge und Krieger. Und er stockte. Und? Sprich weiter. Und außerdem findest du eine Beute, wie es noch niemals eine gegeben hat. Eine Beute? Bei den Navajos, du meinst ihre Pferde und Waffen. Denn weiter ist bei ihnen nichts zu finden. Ich spreche nicht von den Navajos, sondern von den beiden Bären und ihrem Silbersee, auf dessen Grunde ungeheure Reichtümer aufbewahrt liegen. Gold, Silber und edle Steine in großer Menge. Wer hat dir das weiß gemacht? Niemand. Ich habe es von den beiden selbst gehört. Ich lag des Abends im Dunkel unter den Bäumen. Sie kamen und blieben ganz in meiner Nähe stehen, ohne zu wissen, dass ich mich dort befand. Da sprachen sie von diesen ungeheuren Schätzen. Wie sind dieselben in den See gekommen? Ein Volk, welches vor langer Zeit hier wohnte und unterjocht wurde, hat sie dort aufbewahrt. So sind sie wohl längst verdorben. Und wie könnte man sie heraufbekommen, wenn sie auf dem Grunde des Meeres liegen? Man müsste ihn ausschöpfen. Nein! Da, wo jetzt der See ist, hat früher ein trockenes Tal gelegen. Jenes Volk hat einen Turm gebaut, dessen Spitze jetzt die Insel ist. Von diesem Turme aus wurde ein fester, hohler Gang gebaut, welcher über das Tal hinlief und da endete, wo jetzt der Canyon beginnt. Dann errichtete man einen starken, breiten Damm, damit das Wasser nicht mehr nach Norden ablaufen könne. Das Tal füllte sich mit Wasser und wurde zum See, aus welchem nun die Spitze des Turmes als Insel ragt. Als er voll war, lief sein Wasser nach dem Süden ab. Das Ende des Ganges aber wurde durch Steine verdeckt. Das alles soll wahr sein, vollständig wahr, ich habe mich überzeugt. Die Steine heimlich entfernt und den Gang gefunden. Da, wo er beginnt, liegen Fackeln, welche notwendig sind, um den Gang zu erleuchten. Dieser führt auf dem Grunde des Sees hin nach der Insel, dem Turme, in dessen unterstem Stockwerke die Schätze liegen. Dieser Gang ist zugleich da, um das Wasser abzulassen und etwaige Feinde zu verderben, welche sich im Canyon befinden. Man öffnet eine Stelle des Ganges, das Wasser dringt ein und ergießt sich in den Canyon und alles, was in demselben ist, muss ersaufen. Uff, das wäre etwas für uns, wenn wir die Bleichgesichter ersaufen lassen könnten. Das darf ich nicht zugeben, weil meine Timbabatschen mit ertrinken würden. Das ist wahr.